Erster eine freundliche Antwort macht ruhig. Ein böses Wort macht wütend. Zweiter kluge Menschen geben Wissen weiter. Dumme Menschen sagen dumme Dinge. Dritter Jahwe sieht alles. Er sieht gute und böse Menschen. Vierter freundliche Worte sind gut für das Leben. Böse Worte machen traurig. Fünfter ein dummer Mensch hört nicht auf seinen Vater. Ein kluger Mensch hört auf Kritik. Sechster gute Menschen haben viel Gutes im Haus. Böse Menschen haben Unglück mit ihrem Geld. Siebter kluge Menschen geben Wissen weiter. Dumme Menschen denken falsch. Achter Jahwe mag keine Opfer von bösen Menschen. Er mag das Gebet von guten Menschen. Neunter Jahwe mag den Weg der bösen Menschen nicht. Er liebt aber, wer das Richtige tut. Zehnter wer den richtigen Weg verlässt, bekommt Strafe. Wer Kritik nicht mag, wird sterben. Elfter die Totenwelt ist Jahwe bekannt. Er kennt auch die Gedanken der Menschen. Zwölfter ein Spötter mag keine Korrektur. Er geht nicht zu klugen Menschen. Dreizehnter ein frohes Herz macht das Gesicht freundlich. Traurigkeit im Herzen macht traurig. Vierzehnter ein kluger Mensch will wissen. Ein dummer Mensch redet nur Unsinn. Fünfzehnter ein trauriger Mensch hat nie einen guten Tag. Wer fröhlich ist, hat immer ein Fest. Sechzehnter wenig haben und Jahwe ehren ist besser. Es ist besser als viel Geld und Sorgen. Siebzehnter einfaches Essen mit Liebe ist besser. Es ist besser als viel Fleisch mit Hass. Achtzehnter ein wütender Mann beginnt Streit. Ein geduldiger Mann beendet Streit. Neunzehnter der Weg eines faulen Menschen ist schwer. Der Weg eines guten Menschen ist leicht. Zwanzigster ein kluger Sohn macht dem Vater Freude. Ein dummer Mensch achtet seine Mutter nicht. 21. Dumme Dinge machen dumme Menschen froh. Ein kluger Mensch geht den richtigen Weg. 22. Pläne scheitern ohne gute Gespräche. Viele Berater helfen, dass Pläne gelingen. 23. Ein Mann freut sich über seine Antwort. Ein Wort zur richtigen Zeit ist sehr gut. 24. Der Weg des Lebens ist gut für kluge Menschen. Sie kommen nicht in die Totenwelt. 25. Jahwe zerstört das Haus von stolzen Menschen. Er schützt aber das Land der Witwen. 26. Jahwe mag böse Gedanken nicht. Er mag aber freundliche Worte. 27. Wer unehrliches Geld will, schadet seinem Haus. Wer keine Bestechung nimmt, wird leben. 28. Ein guter Mensch denkt nach, bevor er spricht. Ein böser Mensch sagt schnell böse Dinge. 29. Jahwe ist nicht bei bösen Menschen. Er hört aber das Gebet von guten Menschen. 30. Ein freundlicher Blick macht froh. Gute Nachrichten geben Kraft. 31. Wer auf gute Kritik hört, wird bei klugen Menschen sein. 32. Wer keine Regeln mag, schadet sich selbst. Wer auf Kritik hört, wird klug. 33. Jahwe zu ehren, macht weise. Demut kommt vor Ehre.